In der Ausstellung für klassenmäßige Erziehung in der Stadt Kaesong wurden Dutzende Stücke Beweismittel und Materialien, die die Aggressivität und Grausamkeit des US-Imperialismus veranschaulichen, zusätzlich zur Schau gestellt. Darunter gibt es die Beiträge der Publikationen darüber, dass die US-Missionäre, Kundschafter für die Aggression gegen Korea in der Stadt Kaesong, eine Kirche und eine Mädchenschule errichtet und dort die USA verherrlicht und die Sklavenpsychologie gepredigt hatten, sowie die Zertifikate. Ausgestellt sind auch die Haare, Gummischuhe, Gürtelschnallen und Schlüssel der im Vaterländischen Befreiungskrieg von den US-Imperialisten ermordeten unschuldigen Zivilisten und verschiedene US-amerikanische Patronen und Patronenhülsen, die in der Umgebung vom Stausee, in der Gemeinde Haepyeong und in der Gemeinde Dyeohyun entdeckt wurden.